Ja, danke. Ich stelle mich einfach mal kurz vor. Ich bin Kai, ich bin auch im Verein, also im Kulturraumverein aktiv. Würde auch ganz kurz, bevor ich anfange, noch was zu der Vorgeschichte des Referats sagen, weil ich glaube einfach, dass dadurch ein bisschen klarer wird, worum es heute Abend gehen soll. Und zwar ging es darum, also ging es bei der Idee, den Vortrag zu machen, zunächst erst darum, bestimmte Tendenzen elektronischer Musik, die ich jetzt persönlich für mich als jetzt nicht unbedingt an Musiktheorie geschulter, als naja, eindeutig regressiv oder rückwärtsgewandt wahrgenommen habe. Dabei handelt es sich zum Beispiel konkret um das Booking von Cut-Ins im IFZ, was ja auch intern und auch extern, wie ich mitbekommen habe, für einige Diskussionen gesorgt hat. Dazu komme ich aber später noch zurück. Bei den Vorüberlegungen und Recherchen trat jedoch schnell ein elementares Problem auf. Und zwar, wie es überhaupt möglich ist, über elektronische Musik zu sprechen, ohne sich, wie das Gros der Texte über Clubmusik, in einer bloß positivistischen Manier mit den Künstlern, den Produzenten oder den Clubgängern, also den Szeneakteuren mehr oder weniger zu befassen. Wenn man genau dies vermeiden will, bleibt tatsächlich nur eine theoretische Auseinandersetzung mit der Musik selbst. Sprich, soll nicht bloß diffus, uneindeutig und beliebig über irgendwie gute und irgendwie schlechte Musik gesprochen werden, ist Musiktheorie zu betreiben mit dem Ziel einer kategorialen Bestimmung des Gehalts elektronischer Musik und das sowohl im Besonderen, das heißt im einzelnen Werk, Stück oder Track, als auch im Allgemeinen. Wenn es nur um einen kritischen Zugang zur Ästhetik elektronischer Musik, also generell populärer Musik geht und man daraufhin in den musiktheoretischen Schriften Adornos nachschlägt, dessen Begriff des musikalischen Materials hier als Grundlage der Auseinandersetzung dienen soll, wird schnell deutlich, dass Adornos Beschäftigung mit populärer Musik selbst nur in einem sehr begrenzten Rahmen stattfand. Nämlich nur insofern durch ihre Analyse die gesellschaftlichen Ideologien, die sich ästhetisch in dieser Musik niederschlagen, dechiffriert werden konnten. Adorno trat der Populärmusik also zuvörderst als Ideologiekritiker einer Kulturindustrie gegenüber, denn als Musikphilosoph. Dementsprechend konstatierte er, dass, Zitat, das wertende Verhalten für den zur Fiktion geworden sei, der sich von standardisierten Musikwaren umzingelt findet. Damit ist auch, glaube ich, so ungefähr angerissen, was ich eben mit der Rede von irgendwie guter und irgendwie guter und irgendwie schlechter Musik meinte. Nun könnte man es sich leicht machen und Adorno folgend eine strenge Unterscheidung zwischen Musik der Kulturindustrie, zu der zweifelsohne elektronische Clubmusik gehört, und Kunstmusik, sprich europäischer Kunstmusik, ziehen. Und zweifelsohne behält Adorno recht damit, dass es der Populärmusik im Gegensatz zu Kunstmusik schlichtweg nicht um ästhetische Wahrheiten oder materialästhetischen Fortschritt geht. Ebenso soll und kann es ja auch offenkundig nicht um eine bruchlose Einfügung von Techno und Hausmusik in einen musiktheoretischen Kanon mit Beethoven oder Bach gehen. Vielmehr geht es darum, in diesem Fall konkret elektronische Musik als Gegenstand der Betrachtung ernst zu nehmen. Dieses Vorhaben macht es zunächst notwendig, auf gewisse Probleme und Leerstellen in Adornos musiktheoretischen Auseinandersetzung mit Populärmusik einzugehen. Dabei orientiere ich mich an einer sehr lesenswerten Arbeit von Robin Becker aus dem Jahr 2012. Genau, da ist zunächst die mangelnde begriffliche Unschärfe, mit der Adorno der Populärmusik gegenübertritt. Die Begriffe Jazz, Schlager, leichte, vulgäre und Unterhaltungs- und Trivialmusik finden in seinen Schriften recht willkürliche und undifferenzierte Anwendungen. Freilich sind die Unterschiede zwischen einem Techno-Schlager von David Guetta, den neuesten Veröffentlichungen von Helene Fischer und den Ballermann-Hits von DJ Ötzi marginal. Allerdings reicht die Bandbreite von Louis Armstrong, Sonic Youth und Radiohead dann wohl doch weiter, als es der Begriff Vulgärmusik suggeriert. Schon diese Weite in ihrer Vielfalt für Adorno kaum absehbar, deutet an, dass Adornos Kritik an der populären Musik notwendig, auch durch seinen eigenen Standpunkt als Anhänger und Schüler der europäischen Kunstmusik des 19. und vor allem des frühen 20. Jahrhunderts bestimmt war. Also, um jetzt Missverständnissen vorzubeugen, damit will ich natürlich irgendwie nicht sagen, dass Adorno mit einem Bein noch in den Wiener Konzertszenen des 19. Jahrhunderts stand und deswegen schlichtweg irgendwie alles Neue verachtet hat, oder irgendwie kein Verständnis für populäre Musik hatte, sondern ich denke einfach, dass es möglich ist, bezieht man sich tatsächlich auf Adornos Materialbegriff, mit Adorno über Adorno hinauszugehen, ohne seiner Theorie oder den Begriffen Gewalt antun zu müssen. Das bedeutet, dass ich es für möglich halte, und damit sind wir auch beim Gegenstand dieses Abends angelangt, ausgehend von Adornos Schriften zur Musik, populäre und hier im Speziellen elektronische Musik materialästhetisch zu beschreiben, ohne dabei den Gegenstand Musik zurichten zu müssen, sodass er zu den Begriffen passt. Vielmehr müssen die Begriffe, darüber hinausgehend, am Material selbst gewonnen werden und diesen nicht aufgenötigt werden. Warum aber an Adornos Materialbegriff festhalten, wenn dieser die populäre Musik als Gegenstand bewusst und aus verschiedenen Gründen weitgehend ausklammerte? Da wäre zunächst der Vorteil der begrifflichen Schärfe, die in Adornos musiktheoretischen Betrachtungen steckt. Freilich bleibt Musiktheorie oder Philosophie nach wie vor eine spekulative Angelegenheit. Die Präzision im Verhältnis von Ästhetik, Geschichte und Gesellschaft erscheint mir dennoch als fruchtbar. Allerdings lässt sich der Materialbegriff, das habe ich gerade auch bereits angedeutet, freilich nicht umstandslos übertragen, weshalb dieser an dieser Stelle kurz historisch eingeordnet werden muss. Adorno gewann seinen Materialbegriff im Speziellen am Umbruch in der europäischen Kunstmusik am Beginn des 20. Jahrhunderts. Peter Berger charakterisiert den Materialbegriff recht bündig als, Zitat, Vermittlungsmoment zwischen Form und Inhalt der musikalischen Gestaltung, durch den, dies ist sein dialektischer Kern, Adorno die Form-inhaltliche Dichotomie überwinden möchte. Zitat Ende. Sowohl Form, also musikalische Verfahrensweisen oder Materialformung, als auch Inhalt, das heißt Themen, Motive und Verarbeitungen, können nach Adorno Material werden, sind mit dem Material jedoch nicht identisch, sondern stehen in einem steten Wechselverhältnis zu ihm. Material ist also eine grundlegende geistig-ästhetische Kategorie, mit der Übergang zur Zwölftontechnik nicht als musikästhetisch zufällig, sondern als historisch notwendig charakterisiert werden konnte. So nutzte Adorno den Materialbegriff später auch noch, um der gesamten europäischen Kunstmusik eine objektive historische Tendenz einzuschreiben. Was ich damit genau meine, dazu komme ich später noch. Genau. Ohne an dieser Stelle, wie gesagt, weiter ins Detail gehen zu wollen, lassen sich drei Dimensionen des Begriffs ausmachen, die für unsere Betrachtung relevant sind. Das ist zum einen der eben bereits skizzierte Begriff der geschichtlichen Tendenz des Materials, welches Adorno als überhistorisch fasst. Hinzu kommen Materialästhetik, das heißt die konkrete Beschaffenheit eines musikalischen bzw. künstlerischen Werkes und zudem dessen gesellschaftlicher Gehalt. Diese Dimensionen stehen dabei in einem Subjekt-Objekt-Verhältnis zueinander. Also auch wenn das jetzt Adorno wahrscheinlich stark rafft oder verkürzt sogar, will ich folgendes Subjekt-Objekt-Verhältnis nur ganz kurz skizzieren. Ich denke, in der Diskussion im Anschluss kann man darauf auch noch vertiefend eingehen, oder würde ich mir sogar wünschen. Genau, also zum Subjekt-Objekt-Verhältnis ist zu sagen, dass der Künstler als Subjekt sich mit dem Objekt, dem historisch gewonnenen Material, auseinandersetzt. So geht nach Adorno stets neben dem Subjektiven auch ein gesellschaftliches Moment in das Material ein, welches den Materialstand vorantreibt. Nachfolgende Künstler finden so ein veränderteres Material vor, es entsteht eine jeweils spezifische Materialästhetik. Allerdings ist eben dieses Subjekt-Objekt-Verhältnis bei Adorno keine Einbahnstraße, wie es die idealistische Kunst- und Musiktheorie noch propagierte, der zufolge der genialistische Komponist, an das ihm äußerliche Material herantritt, so subjektiver Geist in Objektiven übergeht, sondern es handelt sich um eine konkrete Dialektik, die Adorno wie folgt kennzeichnet. Ich zitiere: Subjekt und Objekt, kompositorische Intention und kompositorisches Material bedeuten dann nicht zwei starre und auseinanderfallende Weisen von Sein, zwischen denen auszugleichen wäre, sondern sie erzeugen sich wechselfältig, so wie sie selber erzeugt sind, geschichtlich. Zitat Ende. Das bedeutet im Konkreten nichts anderes, als dass eben nicht der Komponist dem Material einfach gegenübertritt, sondern als Instanz der Dialektik von Subjekt und Objekt die Intentionen des Künstlers durch den Gegenstand der kompositorischen Auseinandersetzung, also dem Material, bereits vorgeprägt sind. Becker formuliert dazu: Die subjektiv-kompositorischen Eingriffe, die aus diesen Intentionen hervorgehen, geschehen für Adorno nicht materialunabhängig, sondern sind zwangsläufig an die Geschichte des Materials gebunden und davon nicht loszulösen. Gerade deshalb kann sich der Komponist sein Material nicht frei auswählen, sondern ist an das gebunden, welches ihm seine geschichtliche Stunde darbietet. Gerade das Problem der Gesellschaftlichkeit von Kunst und Musik, welches vor allem Gegenstand der ästhetischen Theorie Adornos ist, obwohl es für die folgenden Übertrachtungen durchaus eine wichtige Rolle spielt, mit diesen Worten nur angedeutet, deshalb verweise ich nochmals auf die Möglichkeit der Diskussion im Anschluss. Was hat das Ganze jetzt aber mit elektronischer Clubmusik zu tun, kann man fragen. Anders gefragt, wie ließe sich diese mit den eben skizzierten Begriff des Materials beschreiben? Um die Frage zu beantworten, müssen die drei Dimensionen des Materialbegriffs, die ich eben beschrieben habe, einer kritischen Überprüfung auf ihre Anwendbarkeit hin unterzogen werden. Zunächst wäre dabei die Frage nach der Materialorganisation zu stellen, die sich zwischen der Kunstmusik und der populären nach Adorno völlig unterscheidet. Während in der Kunstmusik jedes musikalische Detail innerhalb eines Werkes mit dem Ganzen vermittelt sei und ihm musikalischen Sinn gebe, somit auch jedes noch so kleine Teilstück bis hin zur einzelnen Note seinen festen Platz besitze, sei in der Populärmusik dieser Sinnzusammenhang nicht gegeben. Hier ist ja jedes Einzelne eben nicht Teil eines Ganzen, sondern absolut und isoliert von anderen Teilen und mit diesen nicht in Wechselwirkung. So begründet Adorno auch die primitive Materialästhetik der populären Musik. Sie sagt aber gleichsam noch nichts über die Komplexität eines Musikstückes aus. Das heißt, aus Komplexität folge keine Fortschrittlichkeit und umgekehrt sei sie auch keine Bedingung für fortschrittliche Materialästhetik. Ich denke, da geht Adorno ganz besonders um eine Kritik an sowas wie so Virtuosität und virtuosen Showpianisten, die deswegen noch lange nicht fortschrittlich sein müssen. Gerade bei für den Dancefloor produzierter Musik stellt sich bei der Betrachtung der Materialorganisation das Problem des fehlenden Werkcharakters. Freilich hat jeder Track einen Anfang und einen Schluss, so darf jedoch nicht vergessen werden, dass die einzelnen Tracks meist mit der Intention produziert werden, sich möglichst bruchlos in ein DJ-Set einzufügen. An dieser Stelle zeigt sich, dass Clubmusik beinahe notwendig aus gegeneinander verschlossenen Teilstücken, Loops und Melodien bestehen muss. Schließlich muss sich der Produzent stets bewusst sein, dass ein Stück, zumindest im Rahmen eines Sets, wohl nie voll ausgespielt werden wird. Das gilt auch, das wäre zumindest meine These, für ambitionierte Projekte und Produktionstechniken wie zum Beispiel im Noise. Für die weitere Betrachtung muss trotz diesem nicht unwesentlichen Einwand jedoch ein Werkcharakter angenommen werden. Dass dieser zwar zuweilen Konstruktion bleibt, stellt aber meines Erachtens keine größere Schwierigkeit dar. Gehen doch auch Adornos Betrachtungen stets von einem geschlossenen Werkcharakter aus, auch wenn beispielsweise die freie Atonalität der neuen Musik den Werkcharakter durch oft nur fragmentarische Stücke in Frage stellt. Was bleibt, ist dennoch das Problem der fehlenden Vermittlung des Einzelnen mit dem Ganzen. An verschiedenen Stellen wird deshalb vom Primat des Klangs in der populären Musik ausgegangen. Die Notation wird hier als schriftliche Darstellungsweise der Kunstmusik gefasst, während in der populären Musik eben der Klang dominiere. Dabei wird zum Beispiel von Cutler darauf hingewiesen, dass mit dem Aufkommen der Phonographie, also der Tonaufzeichnung, überhaupt erst die Möglichkeit gegeben war, den Klang als zentrales musikalisches Darstellungs- und Gestaltungsmittel zu benutzen. So macht es Sinn, den Begriff des musikalischen Materials für die populäre Musik durch den des Klangmaterials zu ersetzen, den ich jetzt auch abfolgend einfach so verwenden würde. Der Begriff des Klangmaterials findet sich zum Beispiel, wie gesagt, bei Cutler, auch bei Roger Behrens oder halt bei Becker. Dies macht meines Erachtens auch für die elektronische Clubmusik Sinn, da wohl keiner oder nur die allerwenigsten Produzenten von Techno und House überhaupt Notationen verwenden. Noch deutlicher wird dies bei Noise, Ambient und Industrial-Produktionen, die mit verfremdeten und gefundenen Klängen, also mit Field-Recordings, arbeiten. Es stellt sich darüber hinaus nun die Frage, inwiefern fortschrittliches Klangmaterial in elektronischer Musik tatsächlich formsetzend verarbeitet werden kann. Ich denke da etwa an frühe Kamm- oder Whitehouse-Produktionen oder auch an Stücke der einstürzenden Neubauten, denen ich tatsächlich einen formsetzenden Einsatz fortschrittlicher Klangmaterialien attestieren würde. Dem Gros der zahllosen Techno- und House-Produktionen bleibt jedoch sicher der Einsatz avancierter Materialien, sofern sie denn überhaupt genutzt werden, äußerlich, das heißt als Farbklecks in einer sonst eher belanglosen, aus schlagerähnlichen Produktionsweise. Zweifelsohne ist jedoch das zentrale Element der elektronischen Musik, zumal Clubmusik, das der Standardisierung. Im Techno und House wird in Bezug auf Harmonik und Rhythmik die Wiederholung tatsächlich formgebend. Hier ist es nicht mehr nur die von Adorno an der populären Musik kritisierte Austauschbarkeit einzelner Bestandteile gegeneinander, wie zum Beispiel Strophe, Refrain, Bridge in einem klassischen Rocksong, sondern hier ist es die tatsächliche Gleichförmigkeit in steter Wiederholung auf dem Fundament eines stets gleichförmigen Viervertelschlages. Auch bei Stücken, die sich avanciert ergeben, da denke ich zum Beispiel wieder an Cut-Hands, sind die einzelnen Klänge und Rhythmiken so gegeneinander vergleichgültig, dass nie ein Ganzes hier entstehen könnte. Zwar hat Roger Behrens vorgeschlagen, dass eine, Zitat, Reprise von der popularmusikalischen Wiederholung nicht so weit weg ist, außer dass beide Periodisierungen im unterschiedlichen Bezug stehen, erstere nämlich weitgehend tonalharmonisch, letztere rhythmisch-metrisch. Jedoch denke ich, dies kann für die elektronische Musik und Clubmusik im weitesten Sinne nicht gelten, da die Reprise in der Kunstmusik eben eher die Funktion einer Akzentuierung in einem Ganzen, das heißt einer Komposition, zukommt, während in elektronischer Musik tatsächlich nur die Wiederholung des Immergleichen, während sie in der elektronischen Musik tatsächlich nur die Wiederholung des Immergleichen zur Funktion hat. Gerade dies war für Adorno Grundbedingungen der kulturindustriellen Verwertbarkeit populärer Musik, womit die zweite Dimension des Materialbegriffs, die der Gesellschaftlichkeit, angedeutet ist. Auch wenn es sich an dieser Stelle durchaus lohnen würde, werde ich der Stringenz des Vortrages halber aber keinen Exkurs zur Kulturindustrie unternehmen, da ich denke, dass vor allem in den letzten Jahren eine schiere Flut von Auseinandersetzungen mit der Kulturindustrie-These erschienen ist und auch zu hören war. Zu Adornos These, dass die Rolle der Populärmusik qua ihrer kulturindustriellen Herkunft, Zitat, im gesellschaftlichen Prozess ausschließlich die der Ware ist, sowie geistige Gebilde kulturindustriellen Stils nicht länger auch Waren sind, sondern es durch und durch sind, mit der er der Populärmusik den Status von Kunst implizit abspricht, da sie, anders als Kunstmusik, nicht autonom sei, sondern vollends als Ware eingebettet in das System Kulturindustrie, möchte ich nur kurz einige Gedanken skizzieren, denen noch weiter nachgegangen werden müsste. Wenn ich irgendwie zu schnell oder unverständlich werde, müsst ihr irgendwie rufen, Bescheid sagen oder so, ne? Peter Bürger hat darauf hingewiesen, dass die These der gesellschaftlich totalitären Determination des Materials zu allgemein gefasst sei, also bei Adorno, da sie nichts Spezifisches über die gesellschaftliche Prägung des Materials verrät, und zum anderen auf die Leerstelle bei Adorno hingewiesen, dass nicht klar sei, Zitat Bürger, wie man sich den Prozess der Bestimmung des künstlerischen Materials durch die gesellschaftliche Totalität zu denken habe. Zitat Ende. Bürger schlussfolgert daraus, dass die Behauptung, dass das gesellschaftliche Moment des Materials sich vor dem Künstler verbirgt und somit der Künstler nur noch Werbetexter sei, revidiert werden muss, auch wenn sie für gewisse kunst- und musikhistorische Abschnitte durchaus zutreffend sei. Im Klartext bedeutet das nichts weiter, als dass die Spezifika des Künstlers, also so Sozialisation, zuweilen politische und ästhetische Intentionen, sich durchaus in dem Werk niederschlagen, auch wenn sich der Künstler dieser nicht unmittelbar bewusst ist. So bleibt die Möglichkeit einer, wenn auch gesellschaftlich vermittelten, bewussten Materialformung bestehen. Künstlerische Praxis wird dann zur bewussten Widerspiegelung der Wirklichkeit als der Renegation oder Parteilichkeit, schreibt Jochen Zimmer. Zu ergänzen ist dies, denke ich, durch das Festhalten an einem vortheoretischen Erfahrungsbegriff, der die Möglichkeit zur Erfahrung und deren künstlerischer Weiterverarbeitung auch im Rahmen einer verwalteten Welt der Kulturindustrie aufrechterhält. Die Dimension der historischen Tendenz, also Materialgeschichte, Materialfortschritt und Historizität, stellen bei der Betrachtung von Clubmusik wohl die größte Schwierigkeit dar. Dies liegt zum einen daran, dass es unsagbar schwierig bis unmöglich ist, überhaupt einen Materialstand festzumachen, also welchem Künstler oder welchem Produzenten könnte man den fortschrittlichsten Materialstand attestieren. Das liegt wohl vor allem darin begründet, dass die eigene Historizität, das heißt das eigene Neusein oder das eigene Altsein, von Seiten der Künstler keine relevante Kategorie mehr ist. Dem musikalischen Klangmaterial wird ahistorisch begegnet. Das heißt, die Produzenten berufen sich nicht auf Kategorien wie Materialabnutzung oder Materialverbrauch. Und tatsächlich geht es ja am Musikmarkt mehr um das Angesagtsein. Und ich denke, wir wissen alle, dass das relativ wenig mit Innovation oder Fortschrittlichkeit zu tun hat. Aus diesem Grund hat Adorno den Populärmusikern die Verwendung historisch indifferenten Materials vorgeworfen. Und ich denke, dass das ziemlich gut die Problematik der Ahistorizität auch in elektronischer Clubmusik, auch vor allem auch in elektronischer Clubmusik, fassen kann. Zur Erklärung. Adorno fasst die historische Entwicklung des musikalischen Materials als Entmythologisierungsprozess seitens der Komponisten. Mit fortschreitender Materialentwicklung wird der Naturcharakter des Materials quasi aufklärerisch entzaubert und durch die zweite Natur unterworfen. Bei Adorno ließ sich das dann so weit, dass er Schönberg attestierte, mit der Zwölftontechnik jegliches Material unterwerfen zu können. Die Benutzung historisch indifferenten Materials habe nun zur Folge, dass der Naturcharakter des Materials wieder in den Vordergrund trete, und rückbezogen auf Techno und House ließe sich so die Behauptung, man müsse House eben irgendwie fühlen, auf den regressiven Umgang mit dem musikalischen Material zurückführen. Wenn Adorno aber mit der Zwölftonmusik das Material als durchdrungen, den Prozess der Entmythologisierung als abgeschlossen darstellt, stellt sich die Frage, wie denn überhaupt noch musikalischer Fortschritt zu denken sei. Dazu führt Adorno an Gustav Mahler aus, dass die Verwendung überholten Materials durchaus möglich sei, insofern es in ein neues Sinngefüge eingebettet wird. Auch räumt er die Möglichkeit ein, über die Technik tradierte Material eine neue Dimension zu geben. Konkret wird dies exemplifiziert in seiner Gemeinschaftsschrift mit Eisler, Komposition für den Film, wenn bezüglich der Mikrofonierung darauf hingewiesen wird, dass es materialgerecht und sachlich wäre, Zitat, wenn das Mikrofon nach den Anforderungen der Musik sich richtete, nicht umgekehrt. Für die Möglichkeit des Fortschritts, sowohl in der ernsten als auch in der populären Musik, sind diese zwei Punkte entscheidend. So wäre auch im Bereich von Techno, Industrial, Noise und ähnlichen Spielarten elektronischer Musik die Fortschrittlichkeit anhand der konkreten Verwendung des historischen oder wenn auch regressiven Materials zu beurteilen. Insofern dabei die Technik nicht als Fetisch, sondern als konkretes Gestaltungsmittel eingesetzt werden würde. Zweifelsfrei kann so aber die Möglichkeit innovativer Komposition aufrechterhalten werden. Insgesamt, und da komme ich tatsächlich schon zum Schluss, weil es eher um eine Diskussion oder mir eher um eine Diskussion gehen würde, ist festzuhalten, dass die drei Dimensionen im Materialbegriff Adornos, die ich eingangs entworfen habe, das bedeutet historische Tendenz, Materialästhetik und Gesellschaftlichkeit, durchaus auch auf populäre Musik und damit auf den Bereich elektronischer Musikproduktion Anwendung finden können. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, und das will ich auch nochmal betont wissen, dass es sich hier nur um die theoretische Möglichkeit einer fortschrittlichen Musikproduktion handelt und ich damit keinesfalls das Gros an tatsächlich trivialer Unterhaltungsmusik, die auch hier am Wochenende läuft, irgendwie zu retten versuchen würde. Es gibt darüber hinaus einige, denke ich, fruchtbare Gedanken, denen man noch weiter nachgehen müsste, wie zum Beispiel den Walter Benjamin in seiner Schrift Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit mit der, Zitat, Veränderung des Charakters der Kunst durch die technischen Mittel entwickelt. Genau, ich habe jetzt einige Sachen, wie gesagt, stark gerafft. Ich hoffe, nicht verstümmelt und hoffe, dass es eher der Verständlichkeit dienlich war, als dass es die Verständlichkeit beeinträchtigt hätte. Genau, ich möchte den Vortrag tatsächlich eher als so eine Art Stein des Anstoßes betrachtet wissen, als eine fertige Theorie, weil die habe ich einfach nicht. Und hoffe, dass wir vielleicht jetzt irgendwie nach einer Raucherpause, wenn sie gewünscht ist oder auch nicht, einfach in eine Diskussion eintreten könnten. Danke. Ich weiß nicht, wollt ihr rauchen? Oder also ich meine, im Prinzip kann man auch hier drin rauchen. Also. Okay. Dann würde ich, glaube ich, einfach das Mikrofon hier vorne eröffnen. Genau. Ach ja, noch was, also wie gesagt, die Veranstaltung wird aufgenommen. Wenn ihr irgendwie nicht mit eurer Stimme auf der Aufnahme zu erkennen sein wollt, dann müsst ihr das irgendwie vorher oder danach irgendwie so anzeigen am besten. Ich habe eigentlich nur eine Nachfrage, ehrlich gesagt. Kannst du nochmal die Ahistorizität der Clubmusik erklären, bitte? Na, da geht es im Prinzip darum, dass halt anders als in klassischer oder ernster Musik, wo sich tatsächlich irgendwie der Komponist mit dem Material auseinandersetzt und sich in dem Moment auch bewusst ist, dass er halt irgendwie ein geschichtliches Material vor sich hat, das eben der Produzent von Techno oder House eben nicht ist. Also der tatsächlich... man hat irgendwie so ganz, ganz viel an elektronischer Musik um sich rum, aber es gibt ja tatsächlich eben nicht den Materialstand. So. Und ich glaube, worum es mir dabei ging, war, dass es quasi keinen konkreten Bezug zur Geschichte gibt. Also kein Techno- oder Hausproduzent wird sich hinstellen und sagen, ich bin Avantgarde oder ich bin irgendwie nicht Avantgarde. So. Okay. Also, weil dann ist mir nicht ganz klar, also so Ableton oder irgendwas oder irgendwelche Maschinen, die versuchen, so ältere Klänge zu imitieren, 303, 808, die man jetzt nicht mehr kriegt, aber also es gibt sozusagen so eine Imitation von so einem Klang, obwohl ich davon nicht viel verstehe, aber ist das nicht eine Form von sich auf was Vergangenes beziehen? Weil ansonsten habe ich immer noch nicht verstanden. Na, da würde ich halt dann irgendwie am konkreten Track oder so nachfragen, inwiefern das halt tatsächlich irgendwie was Altes eingebunden in was Neues ist, was halt irgendwie formsetzend wäre für was tatsächlich ein neues Stück Musik, ein innovatives Stück Musik, oder inwiefern es halt tatsächlich Fetisch ist, dass ich es halt geil finde, eine 808 zu hören oder so. Also zunächst mal finde ich es total gut, dass es so eine Veranstaltung hier gibt und finde das Thema wichtig und spannend und das gilt auch für den Vortrag. Ich würde da nochmal ansetzen, weil es mir so scheint, als ob in deinem Vortrag, obwohl du damit angesetzt hast, dass du sagst, man müsste sozusagen mit Adorno gegen Adorno, also alles Sachen, die ich jetzt erstmal nachvollziehbar und irgendwie auch gut finde, dass teilweise Trennungen und sozusagen Gegenüberstellungen am Ende durch die Hintertür wieder sozusagen zurückgekehrt sind. Also das eine ist die Gegenüberstellung von Populärmusik und ernste Musik, die du am Anfang, wenn ich dich richtig verstanden habe, sozusagen eher erstmal problematisiert hast, sie dann am Ende aber sozusagen bei der Populärmusik wieder eingeführt hast, indem du, also wie jetzt gerade nochmal wiederum, wenn ich dich richtig verstanden habe, gesagt hast, dass das quasi im Gro unhistorisch ist. Und ich glaube, dass darin ein bisschen ein Problem liegt, dass es zum Teil, und das hast du am Anfang eigentlich auch gesagt, weniger darum geht, worauf sich die Leute berufen. An einer Stelle kam die Formulierung von, die Künstler verstehen sich nicht mehr als entweder Avantgarde oder sonst irgendwie sowas, das stimmt. Das wäre nach Adorno aber auch egal. Also sozusagen, Adorno ist relativ unwichtig, auch wenn das für seine Helden gerade nicht stimmt, was die Leute wollen, sondern er würde sagen, im Material drücken sich Sachen aus, die von denen der Künstler sozusagen keine Ahnung hat. Und ganz so ähnlich ist das, glaube ich, auch mit der Historizität des Materials in der elektronischen Clubmusik. Also auch wenn Leute sich darüber keine Gedanken machen, sich nicht als Avantgarde verstehen oder was auch immer, ist sozusagen das ganze Ensemble des Klangmaterials im Techno ja durch und durch historisch. Und sozusagen, man müsste sich, glaube ich, eher angucken, wie da zitiert wird und ob man aus dem Material heraus das Gefühl hat, dass bewusst zitiert wird. Also die bestimmte Art, wie im Haus Akkorde angeschlagen werden, ist sowas sozusagen ganz Beliebtes, was man sozusagen sofort erkennt. Die Klänge der Kickdrums sind ein anderes Beispiel. Und ich glaube, dass deswegen, und das wäre vielleicht die einzige Kritik ad hoc an dem Vortrag, dass man das tatsächlich auch am Material demonstrieren muss, dass diese Kategorien ein bisschen nackt bleiben, wenn sie nicht wenigstens ansatzweise und versuchsweise, weil, glaube ich, niemand hier Musiktheoretiker oder sozusagen mit den klassischen Kategorien der Musiktheorie geschult ist, mit Material gefüllt werden. Entschuldigung, es war ein bisschen lang. Da würde ich auch direkt drauf eingehen. Also das waren jetzt zwei Sachen. Also das Erste, das mit der... was du gesagt hattest mit der Gegenüberstellung von Popmusik und ernster Musik, also die würde ich so auch aufrechterhalten, dann war das irgendwie vielleicht inkonsistent in dem Vortrag, aber wie gesagt, mir geht's überhaupt nicht darum, jetzt irgendwie Techno gleichzusetzen mit irgendwie klassischer Musik oder so, ganz und gar nicht. Ich glaube eher, dass gerade so in Bezug auf sowas wie Materialstand und Materialformung man da irgendwie von anderen Kategorien sprechen müsste tatsächlich auch. So, also was ja jetzt auch gemacht wurde bei so Noise-Produktionen, wo dann halt eben nicht die klassischen musiktheoretischen Kategorien angelegt wurden, weil die einfach nicht greifen, sondern dann irgendwie mit sowas wie Drones oder so gearbeitet wird, so in der musiktheoretischen Beschreibung, wenn man so will. Also das wäre vielleicht das, was ich erstmal zu dem ersten sagen würde. Und zu dem zweiten mit diesem, also ja, natürlich bleibt das gerade relativ nackt, aber das liegt tatsächlich auch daran, dass ich kein Musiktheoretiker bin und das einfach dem geschuldet ist, dass es mir jetzt schwerfallen würde, tatsächlich jetzt ein Stück rauszugreifen und tatsächlich nachzuvollziehen, anhand von Kategorien, okay, das genau hört man jetzt daraus oder das genau hört man jetzt daraus nicht. Ich glaube, das war eher so die Intention, dass man sowas anstößt vielleicht oder so, oder anstoßen kann. Da daran wieder im Anschluss und danach höre ich auch auf, damit das kein Zweiergespräch wird. Die andere Dimension, die angesprochen wurde, aber an der man sozusagen vielleicht noch ein bisschen weiter diskutieren kann, ist die Tatsache, dass, wie du auch am Anfang gesagt hast, Clubmusik ja tatsächlich für Leute gemacht wird. Also Avantgarde-Musik oder auch ernste Musik heute, Kunstmusik, wird ja zum Teil, also die wird nicht gemacht dafür, dass sie gut gefunden wird, sondern da geht es tatsächlich darum, da herrscht sozusagen die Idee übers Material. Und das ist bei Clubmusik nicht so. Und selbst in dem Moment, wo man sagt, ich mache Musik dafür, dass auf der Tanzfläche was passiert, das sozusagen allein ist noch, das muss man jetzt noch gar nicht zu einem Kriterium von positiv oder negativ machen, weil das ja einen wahnsinnigen Spielraum eröffnet. Ein Beispiel, was sozusagen aus den Tiefen der wirklich populären Clubmusik genommen wäre das Lied von Nicolas Jaar, der irgendwie sozusagen hoch und runter gespielt wird und sich, wenn man jetzt vom Fame mal absieht, ja tatsächlich dadurch auszeichnet, dass er sehr viele verschiedene Elemente arrangiert und sozusagen irgendwann so einen Track gemacht hat, keine Ahnung, ob das jetzt der erste war, der das gemacht hat, indem er irgendwann radikal runtergegangen ist mit der Geschwindigkeit. Also sozusagen das, was du am Anfang gesagt hast, diese Mixbarkeit, hat zumindest jeden DJ vor eine Herausforderung gestellt und auch in der Interaktion mit dem Publikum, was nämlich darauf sozusagen geeicht ist, auch das ist nicht positiv oder negativ gemeint, dass Beats gleich für mich bleiben, damit sozusagen gebrochen hat. Und an so einem Punkt könnte man sozusagen auch in dem Spiel mit Erwartungen, in dem Spiel mit sozusagen Normen und etablierten Formen Momente von, wenn man das so nennen möchte, und ich würde das auch sozusagen Fortschrittlichkeit oder zumindest Innovation entdecken. Also ich weiß es leider nicht. Dem würde ich auch gar nicht widersprechen wollen, was du gesagt hast. Ich glaube halt, also das, ich kenne leider das, wie gesagt, das Musikstück nicht. Okay, ja, dann wäre das vielleicht tatsächlich ein Beispiel für eine Möglichkeit, in elektronische Musik einen Materialfortschritt irgendwie so zu erzielen. So. Also, ja, warum nicht? Aber dann müsste man das ja zu jeder gebrochenen Musik sagen, oder? Na, das wieder auch nicht. Also, dass gebrochene Musik irgendwie nicht tanzbar wäre, ist ja auch irgendwie so Blödsinn, ne? Also, es gibt halt Breakbeat-Partys, so. Und ich glaube nur, wichtig ist nochmal, was du gesagt hast, dass es halt tatsächlich irgendwie in dem Moment ein Spiel mit Erwartung ist. Also, wenn ich halt so Leute auf der Tanzfläche zu 120 BPM tanzen habe und dann plötzlich auf 80 runterschraube, ist das schon was anderes, als wenn ich halt irgendwie zu einer Breakbeat-Party gehe, wo ich weiß, da ist halt irgendwie kein gerader Rhythmus zu finden heute Abend, so. Hallo, ich würde gerne noch eine Sache ansprechen, und zwar gerade die Kunstmusik, die audiovisuelle Sache, was am Anfang in Industrial, in Noise, in früheren IBM-Produktionen war, und den Begriffsmissbrauch heute, der auf Flyern, der auf Partys, auf Werbung sozusagen und auch bei DJs und Künstlern selber die Anwendung findet. Industrial war ja eine Kunstrichtung, viel Audiovisuelles, was eher auf Live gedacht war, weniger für die Tanzfläche, weniger für den Club. Und das hat sich soweit jetzt geändert, dass die Musik Eurodance ähnlich viele technoide Elemente aus den 90ern übernommen hat, mixbar geworden ist, den typischen 4x4-Beat hat und mit dem Ursprung absolut nichts zu tun hat, bis auf einige wenige Klangelemente, wie zum Beispiel eine starke Verzerrung. Wie steht's damit, dass aus wirklich Kunst, aus Musik, die eher für Hören, weniger für Clubs gedacht wurde, populäre Musik gemacht wird, die in der Subkultur stark nach oben gepusht wird, einfach nur stark verzerrt, in die populäre Richtung gedrängt wird und das Ganze einfach mal als Frage in den Raum, was halten die Leute davon, wenn aus Kunst populäre Musik erzwungen wird? Ja, wenn ich ganz kurz direkt was draus sagen kann, also herzlich willkommen in der Kulturindustrie, ne? Also ich kann halt auch ein Sex Pistols T-Shirt bei H&M kaufen, also wenn das jetzt ich hoffe, das ist jetzt kein, das ist nicht böse gemeint oder so, ne? Aber, also das ist ja auch, dass ich gesagt habe, ich würde tatsächlich in frühen Noise-Produktionen auch schon fortschrittliche Sachen erkennen. Aber das heißt ja nicht, dass die Musik dadurch davor gefeilt ist, dass sie halt irgendwie so tanzbar und massentauglich gemacht wird. Also, ja. Genau, ich wollte auch zu meinem Vorsprecher, der gerade vor mir sitzt, noch ein bisschen einhaken. Und zwar, ich glaube, es ist ein bisschen problematisch, wenn man sich auf Adorno beruft einfach und von ihm versucht auszugehen, weil er kritisiert ja eben gerade, du hast es primitive Ästhetik genannt, also diese einfachen Formen, die ja gerade dann eigentlich in noch viel reduzierterer Form zu diesem Elektro zum Haus werden, zu den noch viel stärkeren Wiederholungen, die zum eigentlichen Element dann dieser Musik werden. Und ich glaube, es macht einfach wenig Sinn, dann versuchen mit Adorno da ranzugehen, weil du kannst ihn ja nicht, damit nicht greifen. Das sind ja ganz eigene Kategorien, wie du selber auch schon eingerenkt hast. Also ich glaube, es gibt ein paar interessante Texte auch von Julia Klein, wenn ich mich da recht erinnere. Die geht dann eher auf solche Elemente rein. Warum spricht uns diese Repetition so stark an? Warum muss es so eine gewisse Lautstärke herrschen, damit wir mittanzen? Also es geht gar nicht mehr über diesen, auch diese Trennung von Klassik und Pop wird da eigentlich nicht mehr thematisiert. Das ist eher eine phänomenologische eigentlich Analyse von dem Ding an sich. Also es geht nicht mehr von diesem Urgestein der Klassik aus, wo Fortschrittgedanke herrscht, womit sich vielleicht heute nicht mehr so viele Leute wirklich identifizieren können, aber die Innovation, wie vorher schon auch angesprochen wurde, das ist, was uns irgendwie auch anspricht. Also wir können nicht die ganze Zeit zum Gleichen tanzen, irgendwann, also im Club meinetwegen schon, aber sagen wir mal so, über längere Zeit zu Hause würde ich mir nicht den gleichen Track 10.000 Mal anhören, irgendwann würde ich gerne was Neues hören. Da wollte ich einfach mal fragen, also wie kommst du dazu, damit Adorno auch überhaupt ranzugehen? Also ich finde das halt irgendwie schwer. Also erstmal zu dem, was du zuletzt gesagt hast, also es ist ja tatsächlich auch so, dass Adorno selber geschrieben hat, dass es ja irgendwie eine paradoxe Leistung von so, ich glaube, er hat das in dem Fall als Schlager bezeichnet, von so Schlagermusik ist, dass sie halt mit irgendwie historisch abgegriffenem Material und tatsächlich unglaublich regressivem Material irgendwie was trifft, ne? So, also das ist tatsächlich auch so die Formulierung bei ihm. Die Frage, warum Adorno, naja, ich glaube halt irgendwie, dass Adorno ja selber irgendwie inkonsistent ist in seiner Art, also da habe ich das am Anfang gesagt mit dieser Begriffswahl, also Schlager ist halt nicht gleich, nicht unbedingt gleich Techno und auch nicht unbedingt gleich Noise und nicht unbedingt gleich Industrial, so, also da gibt es ja schon irgendwie Unterschiede. Und B, macht Adorno ja selber die Möglichkeit auf, also er sagt halt irgendwie, wenn er eben über Mahler spricht, okay, es gibt halt die Möglichkeit, tradiertes Material zu nehmen und das halt in einen neuen Sinnzusammenhang zu geben. Und ich glaube, dass wenn man halt jetzt absieht vielleicht von so wirklich Four to the Floor Dancefloor Musik, sondern von so ambitionierteren Sachen, dass da auch irgendwie so, dass es halt irgendwie möglich ist, wenn man halt eben nicht die Maschinen, die man halt um sich herum aufbaut, halt nur als Fetisch benutzt, weil sie halt irgendwie so doll sind oder so, sondern damit halt wirklich irgendwie tradiertes Material aufgreifen würde und das in einen neuen Zusammenhang stellen, dann kann man damit auch mit Adornos Begrifflichkeiten tatsächlich über diese Musik reden und die auch als fortschrittlich oder halt eben nicht fortschrittlich könnte man die identifizieren. So. Okay. Dann wollte ich eigentlich noch auf den zweiten Punkt ein, und zwar, du hast gemeint, dass halt auch in der heutigen Musik keine Form von Notation und richtiger, wie soll man sagen, okay, ich gebe dir in dem Punkt recht, dass es keine Präsentation der Noten in dem Fall gibt, aber sobald man irgendetwas in einer DAW erstellt oder dergleichen, hast du ja trotzdem Visualisierungen von deinen Spuren. Also insofern herrscht ja eigentlich schon eine moderne Form der Notation, ist ja eigentlich immer noch gegeben. Na, ist das denn wirklich Notensprache? Also natürlich. Naja, du siehst, ob es hoch oder tief ist. Also insofern sind ja schon Dimensionen und wie lang der Klang geht, ist ja eigentlich alles gegeben. Und da würde ich halt eher sagen, das ist halt irgendwie eine Sache, die mit dem Klang zu tun hat. Ob es eben halt hoch oder tief ist, da geht es eben nicht spezifisch um die Note und ob die da ihren Platz hat oder ob sie ihn da nicht hat, sondern da geht es halt irgendwie, also wenn ich Ableton aufmache, dann kann ich halt auch hoch oder tief machen, ne? Aber das ist ja tatsächlich eher so ein klangliches Ding, als mehr so ein Notensprachending. Ja, aber ich denke auch, jeder Komponist hat zu jeder Zeit nach seinem Art Gefühl, wie er Musik gestalten will, geschrieben. Also insofern würde ich nicht sagen, nur weil er sieht, dass es ein C ist, sagt er, das ist gut, sondern er sagt, okay, dieser Klang gefällt mir halt. Also, na, genau, das würde ich halt, genau da würde ich halt den Unterschied ziehen, also zu jeder Zeit eben nicht. Also ich würde halt schon sagen, dass in Kunstmusik oder in ernster Musik es tatsächlich, und das wurde ja vorhin auch schon angesprochen, eben nicht nur darum geht, was klingt jetzt gut und was ist irgendwie gut hörbar, sondern tatsächlich geht es da um einen materialästhetischen Fortschritt. So. Und den gibt es auch nicht erst seit dem 20. Jahrhundert, sondern den gab es davor auch schon. So. Ja, gut. Also kann man sich drüber streiten. Ich sehe es jetzt nicht so, aber das. Okay, wir können ja nachher uns noch gerne weiter streiten. Ja. Ja, das geht in eine ähnliche Richtung. Auch ich würde noch ein bisschen weiter vor das 20. Jahrhundert auch noch vor eine Notation gehen und fragen nach der Kategorie Tanz, die du jetzt als ein prinzipielles Zeichen für Popmusik bzw. Tanzbarkeit als Kategorie für Popmusik hast du ja angewendet. Du hast gesagt, wenn es tanzbar ist, dann ist es Popmusik, also keine Kunstmusik. Und das würde ich schon mal arg in Frage stellen, ob man denn, ob Kunstmusik heißt, dass man dazu nicht tanzen kann und ob Tanz denn nicht auch kritisch fortschrittlich sein kann, sei auch noch eine Frage, die nebenbei geklärt werden könnte. Und dann dann wollte ich noch sagen, dass ja, wenn Menschen tanzen, dann nicht nur Musik, sondern auch eine Umgebung für entscheidend ist. Also eine Gruppe, in der sich bewegt wird, Substanzen vielleicht auch, und dass da rein vom Tanzverhalten nicht nur auf die Musik zurückgeschlossen werden kann. Okay, ich glaube, dann war das ein Missverständnis, was ich kurz aufklären würde. Also tanzbare Musik ist nicht gleich Popmusik, also das würde ich so nicht sagen. Ich würde trotzdem die Frage, also oder mir so trotzdem gerade auch aktuell, also jetzt in dem Moment die Frage stellen, also was Adorno ja irgendwie auch macht, um jetzt auf den zurückzukommen, der leitet ja tatsächlich irgendwie so die Intention und das oder den Materialumgang, wenn er ihn denn überhaupt Materialumgang nennt, nur an ganz wenigen Stellen, von so populärer Musik eher aus so romantischer Musik her, ne? Also er zieht da keine Linie, okay, das ist halt irgendwie so die Kulturindustrie-Musik, die sich irgendwann mal entwickelt hat aus der Kunstmusik, sondern er zieht da schon eine Traditionslinie von der romantischen Musik, die ja durchaus auch tanzbar war, oder Barockmusik oder so, ne? Aber da würde ich ja wieder dem entgegenstellen, dass das mit Musik, die wirklich, wo der Komponist sich hinsetzt und sich wirklich Gedanken darüber macht, okay, wie organisiere ich mein Material, auch nicht so viel zu tun hat. Also das sind schon zwei getrennte Sachen, würde ich sagen. Ich will damit nicht sagen, also natürlich kann man irgendwie zu klassischer Musik irgendwie tanzen oder so, aber ich glaube tatsächlich schon, dass so das Moment der Tanzbarkeit irgendwie auch ein Indiz dafür sein kann, dass es sich hier eben um so populäre kulturelle Musik handelt. So. Also wie gesagt, gerade ein Gedanke, ich bin jetzt auch, wie gesagt, nicht so der dolle Musiktheoretiker. So. Ich habe eher auf eine kultische Einbindung von Musik und in Bezug auf Tanzbarkeit jetzt Bacchantenkult oder Satyrkult angespielt. Okay, kannst du das genauer? Ich habe jetzt nicht so eine richtige Vorstellung von dem, was du meinst. Also so kultische Stammestänze, oder was meinst du? In der Antike gab es Menschen, die einem bestimmten Kult angehört haben, das heißt einen Gott oder ein mythisches Wesen verehrt haben, Pilze gegessen haben, Musik gespielt haben und dazu getanzt haben bis zur Ekstase. Also ja, aber genau da bist du ja, also da kommst du ja selber zu dem Punkt, dass du halt irgendwie, dass das eben schon was Unterschiedliches ist. Also es ist halt eben, das ist halt eben nicht Kunstmusik in dem Sinne, sondern das ist halt irgendwie, ja, Kultmusik. Also dann könnte man halt tatsächlich auch irgendwie die so repetitive Tänze bei so, weiß ich nicht, irgendwie Stammesvölkern irgendwie als Kunstmusik oder mit Kunstmusik gleichsetzen. Das funktioniert, glaube ich, einfach nicht. Ich würde sagen, das ist schon was anderes. So, ich lass mich dabei auch gerne berichtigen. Also ich würde zum einen doch gerne nochmal vor allem sozusagen vor meinem Nachredner und vermutlich auch für den Referenten verteidigen, warum ich das produktiv finde, Adorno für so eine Auseinandersetzung ins Spiel zu bringen, weil gerade sozusagen die Verbindung bei Adorno zwischen einer Betrachtung von einer gesellschaftlichen Ebene und einer materialästhetischen Ebene, die ist jetzt tatsächlich nicht so ganz oft so nach meinem Stand der Lektüre, weil die eine Tendenz ist die, Musik so zu politisieren, dass das Material egal ist, und die andere ist die, über Musik völlig immanent zu sprechen. Und das würde mich dann auch an den Anfang deines Vortrages zurückführen, nämlich du hast das Beispiel Cut Hands gesagt. Du hast gesagt, die Intention war am Anfang, über regressive Momente in der Musik zu sprechen. Die hast du jetzt aufs Material zurückgebogen, nachvollziehbar. Und das Beispiel von Cut Hands ist aber eigentlich ganz interessant, weil steckt jetzt also das Regressive bei Cut Hands darin, dass der Künstler hinter diesem Projekt offensichtlich nach meinem Eindruck nicht die hellste Leuchte am Baum ist? Oder steckt sozusagen das regressive Moment im Material? Und wenn ja, sozusagen, wie kommt es dort rein? Kann man also das Bands im Industrial-Bereich, aber auch im Punk oder sonst wo mit sozusagen mit der Ästhetik von, sagen wir mal, politisch reaktionären Kulturphänomenen oder sowas spielen, das gibt's halt total oft. Und vielleicht kannst du da sozusagen nochmal was dazu sagen. Also ich glaube, speziell bei Bennett, also bei Cut Hands, es ist tatsächlich irgendwie so beides. Also ich glaube, es ist tatsächlich irgendwie, also ja, der ist nicht der hellste Leuchter am Baum, das stimmt schon. Und es ist tatsächlich aber auch einfach ein regressiver Materialumgang. Also was halt irgendwie, was der halt macht, ist, dass er irgendwie so Voodoo-Rhythmen und irgendwie so Stammestänzer halt nimmt und die halt irgendwie tatsächlich, also das, er sagt ja auch irgendwie in Interviews, es geht ihm tatsächlich nur um irgendwie so eine ganz, ganz unbestimmte Wirkung, und die halt irgendwie einfach nimmt und halt so transportiert in so einen anderen Kontext und dadurch meint halt irgendwie was zu schaffen. Da findet er, also ich würde halt sagen, da findet eben keine Auseinandersetzung mit Material statt und keine Formung von Material, sondern es ist halt eine ledigliche Abbildung von diesen Stammestänzen oder so. Und ich würde sagen, darin begründet auch die Regressivität in der Musik. Also es ist halt eben, also da wird halt eben nicht irgendwie, was man dem jetzt unterstellen könnte oder so, dass jetzt irgendwie, okay, er nimmt halt diese Rhythmen und baut die ein und formt dadurch was ganz Neues. Aber wenn man hier, ich weiß nicht, wie viele irgendwie hier waren, aber wenn man das gesehen hat, das ist ja nichts Neues. Das ist halt, da könnte ich halt tatsächlich auch im Busch gehen, so doof das jetzt klingt, und mir das halt anhören, und das wäre nichts anderes. Also da ist schon auch die Regressivität in der Musik zu hören. So. Da gibt es keine Wortmeldung, Nachfragen mehr. Ja gut, dann würde ich die Frontalsituation einfach auflösen und alle noch zum bisschen hier rumhängen und vielleicht ein Bier trinken animieren. Und bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass ihr da wart.